Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 2, Tag 8. Und ein weiterer guter Morgen aus Brasilien. Ich möchte nur noch diesen Gedanken zu Ende bringen, bevor wir zum nächsten Vers kommen. Und das ist Vers 11. Seine Gedanken und Geheimnisse werden nur von seinem Geist, dem Geist Gottes, vollständig verstanden. Also denk darüber nach. Das heißt, dass du Jesus ohne den Heiligen Geist niemals ganz verstehen kannst. Denn Jesus ist das Geheimnis Gottes. Er ist das Mysterium, das Rätsel Gottes. Er war verborgen. Wir müssen also lernen, wirklich eng mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich in meinen späten Teenagerjahren anfing, diese wichtige Wahrheit zu verstehen. Wie wichtig es ist, wirklich immer mit dem Geist der Weisheit und der Offenbarung erfüllt zu sein. Das war ein wirklich seltsamer Moment. Ich erinnere mich, dass ich dieses gewaltig tiefe Verlangen hatte. Es wurde so stark, dass es mich fast verzehrte. Ich wollte unbedingt den Geist der Weisheit und Offenbarung haben, um ihn jeden Tag besser kennenzulernen. In meinem Herzen wurde daraus ein tiefer Schrei. Herr, ich möchte dich so gut kennenlernen. Heiliger Geist, offenbare mir immer mehr. Ich habe auf dieser Reise so viel entdeckt. Die Menschen wollen irgendwie alles von Gott haben, aber sie wollen kein tiefes Verlangen haben. Doch ich erkannte, dass dies eigentlich gegen die Persönlichkeit des Heiligen Geistes selbst geht. Der Heilige Geist kennt jedes einzelne Geheimnis im Herzen Gottes. Wenn er also jedes einzelne Geheimnis des Herzens Gottes kennt, warum teilt er es dann nicht einfach jedem einzelnen Christen mit? Ist das nicht eine berechtigte Frage? Er weiß es, also könnte er es genauso gut uns allen mitteilen. Ich habe Folgendes über den Heiligen Geist gelernt. Er hat etwas an sich, an seinem Charakter, und ich glaube, es war Yonggi Cho, der sagte, der Heilige Geist ist ein Gentleman, er drängt sich niemandem auf. So habe ich den Heiligen Geist auch kennengelernt. Menschen, die keinen tiefen Hunger und kein tiefes Verlangen haben, erleben sehr wenig. Doch diejenigen, die sich für ein echtes, aufrichtiges Verlangen entscheiden, die tiefen Geheimnisse des Herzens Gottes zu kennen, das sind diejenigen, denen der Heilige Geist immer mehr Offenbarung schenkt. Deshalb meine Frage: Was wünschst du dir von Gott mehr als alles andere? Frage dich selbst. Sei dabei ganz ehrlich. Bitte ihn, dein Herz zu erforschen und es dir zu zeigen. Willst du mehr Erfolg? Willst du mehr Sieg? Willst du mehr Kraft, wenn du betest? Oder geht es darum, eine tiefe Offenbarung darüber zu bekommen, wer Jesus wirklich ist? Der Heilige Geist wird dir Offenbarung geben, wenn du es wirklich willst, denn er liebt es, das zu tun. Er ist der Einzige, der das tun kann. Aber er wird dich auf keinen Fall dazu zwingen, die Offenbarung zu bekommen. Sobald du das verstehst, muss es eine logische Konsequenz sein, ständig und immer wieder nach tieferen und mehr Offenbarungen des Herzens Gottes zu dürsten. Stell dir vor, wenn jeder Christ auf dieser Welt wirklich die volle Offenbarung der Größe Jesu Christi hätte. Ich glaube, es würde die Welt verändern. Denn es ist nicht dein intellektuelles Wissen, das dein Leben und die Welt um dich herum verändert. Es ist ein tiefes, offenbartes Wissen darüber, wer Jesus wirklich ist. So wie ich den Heiligen Geist kenne, will er es uns unbedingt offenbaren, und doch wartet er darauf, dass du es begehrst. Welch ein Geheimnis ist das? Lass uns also ständig von Herzen danach rufen, mehr Offenbarung über alle Geheimnisse Gottes zu bekommen. Und das größte aller Geheimnisse Gottes ist die Person Jesu Christi. Ich weiß, das könnte falsch klingen, deshalb sage ich ganz vorsichtig: Diese Reise kann fast zu einer Art gesunder Sucht werden. Je mehr du über Jesus herausfindest, desto begeisterter wirst du und desto mehr willst du herausfinden. Dann werden wir ein Volk sein, das sich so sehr auf Jesus konzentriert, dass wir ihn vor allem gut kennen. Dann können wir ihn gut repräsentieren. Kürzlich hat mich jemand gefragt: Reinhard, warum bist du so verliebt in Jesus? Ich glaube, weil ich ihn jeden Tag besser kennenlerne. Ich kann mir keinen Tag vorstellen, an dem ich mich nicht auf Jesus fokussiere. Was für ein miserabler Tag! Je mehr du dich also danach sehnst, desto mehr wird der Heilige Geist diese Offenbarung vergrößern. Das ist es, was die Welt braucht. Bis morgen!